siehst nicht gut aus, aber das weißt du ja selbst. Es sieht so aus, als ob du dich an deiner Kippe festhältst. Wir reden über nichts, das ist mir unangenehm. Ich frag mich eigentlich nur, was ist dein Problem? Wenn du jetzt mich fragen würdest, flüstern würdest. Wenn du jetzt was sagst, sagen würdest, wispern würdest, wär ich für dich da. Deine Kleidung verlottert, deine Haare sind verfilzt. Und ich frag mich eigentlich immer noch, was du eigentlich willst. Du siehst mir nicht in die Augen, es ist mir unangenehm. Ich frag mich eigentlich nur, was ist dein Problem? Wenn du mich jetzt fragst, fragen würdest, flüstern würdest. Wenn du jetzt was sagst, sagen würdest, wispern würdest, wär ich für dich da. Erzählst mir von morgen und was deine Träume sind. Du übersprichst hier ständig selber und schießt alles in den Wind. Du lügst mich an, es ist mir unangenehm. Ich frag mich eigentlich nur, was ist dein Problem? Wenn du mich jetzt fragst, fragen würdest, flüstern würdest. Wenn du jetzt was sagst, sagen würdest, wispern würdest, wär ich für dich da, wär ich für dich da, wär ich für dich da, wär ich für dich da, wär ich für dich da.